So ein Bescheid hier, da fangen wir gar nicht erst an. Wisst ihr, du, ja du, du bleibst genauso wach wie alle anderen hier. Pass mal auf, wenn du das nachlegen oder du kannst nicht probieren, du ne. Problem.